Eine andere Agitprop-Truppe, die Roten Raketen, reagierten mit ihrem Gaslied unmittelbar auf ein aktuelles Ereignis. Als im Jahre 1928 in Wilhelmsburg bei Hamburg ein Phosgen-Gasbehälter explodierte und die neuerlichen Kriegsvorbereitungen der deutschen Regierung offenbarte, schrieb Max Jensen in wenigen Stunden den Text. Er ist durch die Lagerung von amerikanischem Giftgas auf bundesdeutschem Boden, zum Beispiel bei Mannheim und Hanau, wieder hochaktuell.